das blaue Meer rauscht sehnsucht schwer, die Heimat ist vorbei. In mir erblüht ein süßes Lied aus meiner Jugendzeit. Ich liebe dich fürs Leben, du schöne Blume von Hawaii. Mein Herz gehört nur dir. Dieses Ring gilt es zu tragen, doch keine anderen Fragen, du schenkst Blumen von Hawaii. Mein Herz gehört nur dieses Ring einer Gelde zu tragen, sonst noch keine anderen Fragen, du schön.